Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß. Hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Lavazin mit dem Zahlen und dem Auslöser-CD. Glück auf Grüß Gott. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt wollen wir eine andere Begrüßung. Heideliho, liebe Elite-Fans, Faninnen, Elite-Ventilatoren. Keine Ahnung. Elite-Fans. Das klingt so ein bisschen. Wir sollten Merchandise aufsetzen. Hallo, Tracker-Fans. Einfach Merchandise machen, Elite-Fans, bei der Hitze funktioniert das. Also. Wegen des Mist-Spray-Fan. Das war ein Mist-Spray-Fan. Ja, der Name beschäftigt mich immer noch. Ja. Wir müssen nicht darüber sprechen, wie es so ist, weil es ist immer noch sehr heiß, zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ja, damit wisst ihr auch, wann wir das aufgenommen haben, als es sehr heiß war. Es wird nicht besser werden die nächsten Tage. Es wird nicht besser. Womit wir auch schon zum Thema kommen. Es wird nicht besser. Es war bereits der schönste Tag des Lebens. Ja, kann ich ja gar nicht besser werden. Ja, genau. Es war schon heiß und ich dachte, es könnte nicht heißer werden und ich wurde eines Besseren belehrt, denn es wurde doch noch heißer. Aber man muss dazu sagen, wir hatten ja tatsächlich einen Blick aufs Wetter. Kurze Abhandlung. Der Aussichtsjedi hat geheiratet. Es war wunderschön und wir kommen auch gleich noch wieder drauf. Aber jetzt bleiben wir kurz beim Wetter, weil das ist so das banalste, schönste Thema ist, dass wir mit allen Menschen da draußen reden können. Wir hatten diesen Tag so in Planung und wir wussten, wann er stattfindet, weil wir den Termin gebucht hatten. Und wenn du einen Termin in Deutschland buchst, dann nimmst du ihn ja auch wahr. Und dann ist es so, dass dieses Wettdings mit dem Wetter, das kannst du ja so im 14-Tage-Trend oder du kannst so im 21-Tage-Trend dir teilweise schon anschauen. Und so im 21-Tage-Trend sah es so aus wie, könnte schon ganz gut warm werden, aber vielleicht nachmittags um 4 gibt's Regen. Und dann änderte sich das so mit 14-Tage-Wetter und 7-Tage-Wetter, änderte es sich so dahingehend, dass wir dann so mal nachts um 6 Uhr morgens quasi so Frühregen hätten, was auch nicht so schön gewesen wäre, weil dann wäre quasi der ganze Park ultra feucht gewesen und dann hätte sich's aufgewärmt den Tag und dann wäre es schön schwül gewesen, das war es auch nicht. Ja. Und ja, am Ende des Tages war es dann so, dass es einfach nur den ganzen Tag heiß war. Ohne Regen, ohne alles. Genau. Aber es ist, alles hat ja sein Gutes. Ich war nie so gut informiert über den Wetterbericht der nächsten Tage, wie in diesen 3 Wochen. Naja, zumindest für den einen kleinen Ort, nämlich Markkleeberg. Was ein Wort ist. In dem sich alles dreht. Genau. Ja, Markkleeberg. Ja, jetzt muss man sagen, ich war ja sehr mit Kalauern beschäftigt, als ich in den Osten gefahren bin und da habe versucht, aus diesen Ortsnamen Sätze zu bilden, sehr zum Leidwesen meiner besseren Hälfte. Und Markkleeberg ist da. Wobei Markkleeberg. Ja, ist da sehr dankbar. Ja, wobei Markkleeberg ja zumindest noch ein Ort ist, den man einfach nur normal aussprechen kann. Also es gibt hier Orte, da willst du nicht mit konfrontiert werden. Ja. Es gibt so ein paar Orte. Wir hatten mit Dölitz-Dösen schon letztes Mal so den Einstieg gefunden. Lass uns das mal bei Zeiten machen, so lustige sächsische Orte. Ja, also sie bestehen im Wesentlichen aus Zischlauten, was bei dem hiesigen Dialekt halt doppelt witzig ist. Dölitz-Dösen. Ja, genau. Der Aushilfs-Jedi hat geheiratet und es war heiß. Genau. Und ich habe auch in der gleichen Stadt geheiratet, in der ich, also wenn es Mark Kleberg einfach mal ganz frech zu Leipzig dazu zählen, weil es einfach nur in einem kleinen Zipfel, der nicht zu Leipzig gehört, sich eigentlich befindet. Also es ist außerhalb der Stadtgrenze. Aber ich war vor vielen, vielen Jahren ja schon mal in Leipzig, 2009. Mhm. Und war in dem Zuge Trauzeuge damals. Also ich kam aus Stuttgart und habe damals den Trauzeugen bei meinem besten Freund gemacht. Und ja, es war jetzt ganz witzig, weil dieses Jahr habe ich geheiratet und es kam wieder jemand aus dem Süden, auch aus Stuttgart, und er war auch Trauzeuge. Habt ihr keine Trauzeugen bei euch im Osten, dass ihr die aus Baden-Württemberg importieren müsst? Nein, wenn du was Verlässliches brauchst, dann brauchst du einen Schwabe, und wenn er Nike schmeckt, ist es auch egal. Ich sehe da eine Marktlücke. Also wenn du dich jemals da drüben selbstständig machen wollen solltest, vielleicht mit so einer Agentur für Trauzeugen aus Baden-Württemberg, wie man sich so aus dem Katalog aussuchen kann. Nein, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber du warst in dem Fall der Ersatztrauzeuge, also ja, ich bin die zweite Wahl, denn ja, der Originale bin, ist einfach tatsächlich bekannt. Ausgefallen. Ja, nein, genau. Aber nein, aber der Original-Trauzeuge ist einfach ausgefallen. Also für alle, die jetzt da irgendwie ja rumunken wollen. Nee, da ist was Ernstes passiert und dementsprechend mussten wir umsatteln. Und dementsprechend warst du in der tollen Position, Trauzeuge zu sein. Und ich glaube, deswegen ist dein Kneipenabend am Abend vor meiner Hochzeit auch anders ausgefallen, als du es dachtest. Ja, man muss ja mal kurz über Timing sprechen. So der erste Anruf, dass das eventuell ein Thema sein könnte, ereilte mich, als ich gerade auf dem Töpfchen saß, um noch ein letztes Mal auf Toilette zu gehen, bevor es nach Leipzig ging. Und dann verbrachten wir einen wunderschönen Tag, wir zwei und meine bessere Hälfte miteinander. Das könnt ihr euch ja in der vorhergehenden Folge wahrscheinlich anhören. Das stimmt so nicht, weil den Tag hast du erstmal mit deiner besseren Hälfte im Zug und dann in Leipzig verbracht. Wir verbrachten erst den Freitag zusammen. Ja, genau. Ich habe gerafft. Künstlerische Freiheit und so. Genau, wir verbrachten diesen Tag miteinander und dann trennten wir uns und 5 Minuten später starrte ich auf mein Telefon und dachte mir, also warum heiratet er nicht eigentlich mich? ja, genau. Und dann sind wir trotzdem noch ein Bier trinken gegangen und ich habe versucht, die andere Trauzeugin zu erreichen und dann stellte sich raus, dass sie auch schon im Lande ist. Also nicht wir, sondern du und die andere Trauzeugin. Genau, genau. Und wir jetzt schnell kurz eine Hochzeit organisieren müssen. Genau. Was man dazu sagen muss, es war ja sehr, sehr amüsant an dieser Hochzeit. Normalerweise verbringt man ja den letzten Abend vor seiner Hochzeit nochmal mit seinem Trauzeugen und spricht nochmal über die ganzen ernsten Dinge des Lebens, Fluchtpläne. Haben wir ja quasi gemacht. Nein, aber ich meine nur Fluchtpläne, gute Gründe, doch da zu bleiben. Man schaut sich nochmal irgendeinen völlig bekloppten Film an. Also ich kann ja auch so das so? Geblieben. Ich habe ja mit meinem Schützling damals, also ich habe ja mit dem Bräutigam damals tatsächlich an dem Abend davor haben wir noch Hot Fuzz, 2 abgewichste Profis angeschaut. Okay. Was natürlich für so einen Abend einfach ein herrlicher Film ist, weil er trifft halt einfach den Charme, dass du am nächsten Tag jemanden zum Traualtar mit begleitest. Mhm. Und das haben wir an dem Abend noch gemacht. Ich glaube, wir haben kein Bierchen mehr gezwitschert, was auch sehr vernünftig war. Aber ja, wir haben nochmal uns dann ganz tiefgreifend unterhalten über ernste Dinge und diesen Film geguckt und dann sind wir ins Bett gegangen, jeder für sich und am nächsten Morgen quasi zusammen hingefahren. Bei meiner Hochzeit war es jetzt etwas anders, denn der gesamte Hof, da hat... Ich schreibe gerade auch sehr interessiert mit für den Fall, dass ich nochmal in die Verlegenheit komme, Trauzeuge zu sein und damit ich beim nächsten Mal vorbereitet bin. Bei meiner Hochzeit war es ja anders, der ganze gesamte Hofstaat plus mein Trauzeuge und Lebensgefährte, also sein Lebensgefährte, dein Lebensgefährte in dem Fall, waren ja quasi alle schon vor Ort und ich war quasi der Einzige, der irgendwie noch auswärts irgendwie vom großen Akteurspool war, also... Ja. Das war schon herrlich. Ja gut, es war als normaler Gast ist das halt natürlich ganz praktisch, einen Tag früher anzureisen, sich Leipzig ein bisschen anzuschauen und dann gleich schon in der Lokalität zu nächtigen, damit man sich mit der Wirtin schon gut stellen kann. Ja. Ich meine, zu Würzing kann ich nur sagen, wir haben ihre Tischdecke dann irgendwann sauber gekriegt. Das muss man nicht dazu sagen, die Sachsen können manchmal ganz schön schwäbisch sein. Wir hatten einen Stift für ein Gästebuch und dieser Stift ist ausgelaufen und über das Kleid einer Gästin. Die Gästin hat dieses Kleid gereinigt mit einem Mittel und hat das Kleid sauber gekriegt. Die Wirtin hat das die Tischdecke nicht sauber gekriegt mit ihrer Waschmaschine. Bei zweimal Waschen hat sie es nicht sauber gekriegt. Und daraufhin hat sie uns die Tischdecke mitgegeben und gesagt, vielleicht kriegen sie es ja hin, ansonsten müssen sie die zahlen. Das überrascht mich, so wie ich diese Frau kennengelernt habe, nicht. Also das war so ein Ding. Herzlichen Glückwunsch. Machen dann ja. Den nächsten Haushaltstipps-Podcast, wo du darüber erzählen kannst, wie man die Wäsche wieder weiß bekommt. Ja, ansonsten Dinge, die du auch, die ich logischerweise hattest als Trauzeuge, weil du es eben erst 5 Minuten nach der Angst wurdest. Du hattest nicht die wunderbare Hauptaufgabe, einen Junggesellenabschied zu wuppen, sondern du warst nur teilnehmender, begleitender Mitorganisator, aber eben nicht der Zentrale. Ja, genau. Das ist auch nochmal so ein Ding. Sogenannte teilnehmende Beobachtung, das war für mich so ein ethnologisches Forschungsprojekt, ja fast schon wie das Paarungsverhalten von Heteros so läuft. Das war interessant. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber es war interessant. Ich werde dann demnächst ein Buch drüber schreiben. So. Dann muss man dazu sagen, was natürlich jetzt bei uns auch nicht der Fall war, wir hatten jetzt nicht so eine Riesenhochzeit, wo so ein Riesenprogramm ist von verschiedenen Akteuren, sodass du quasi immer irgendwie mitplanen musst und immer noch so Leute abhalten musst, sondern ihr habt das Programm ja zusammen quasi auf die Beine gestellt und dementsprechend wusstet ihr immer, was, wann, wie, wo, was passiert. Und damit war das natürlich ein bisschen entspannter. Vor allem, es gab jetzt niemanden, der irgendwas noch mit mir irgendwie dringend machen wollte. Und wir haben auch ganz großartig verhindert, dass wir eine Brautentführung haben. Dementsprechend musste jetzt auch niemand irgendwie mich als Trauzeuge darauf hinweisen, dass die Braut weg ist. Braut entführen. Okay, ist notiert. Ja, auch das haben wir uns gespart. Da haben wir der Trauzeugin direkt schon gesagt, nee, sowas machen wir nicht. Plus, du weißt ja, wo die S-Bahn-Haltestelle um die Ecke von dem Restaurant gewesen wäre. Das heißt auf Deutsch, mit der S-Bahn eine Haltestelle, da wären wir schon in Konnewitz gewesen und da deine Kneipentour und da sie dann finden, das wird spannend werden können. Das wäre, die wäre deine Brautzeit halt vor allen Dingen nicht aufgefallen. Ja, na ja. Naja, aber du weißt, worauf ich raus will. Also solche Sachen. Ja. Dementsprechend, das hatte ich halt damals bei der anderen Hochzeit, weil du musstest halt immer irgendwie wissen, was passiert noch wo. Du musstest dir dann doch die Informationen einholen und dann halt auch tatsächlich, wann immer aber dein Schützling auch gebraucht wurde, musstest du dann halt gucken, dass der da irgendwo hinkommt. Also das heißt auf Deutsch, wenn es hieß, jetzt ist draußen irgendwas mit großem Ballonspaß, dann musstest du gucken, okay, wo ist er? Wie kriege ich ihn möglichst, ohne dass er jetzt nochmal 5 Gespräche führt, raus und hab ihn dort vor Ort? Du bist so ein bisschen so ein Semi-Manager. Das gab's halt bei uns zum Glück nicht, weil wir halt nicht so ein durchstrukturiertes Programm hatten, das dann von verschiedenen Akteuren gestaltet war, sondern es gab halt so das eine Programm und das hattet ihr ja mehr oder weniger. Genau. Also ich kann für Hochzeiten definitiv empfehlen, nicht zu viele Leute und dafür sorgen, dass das Brautpaar schon ein paar Jahre zusammen ist, bevor man heiratet, damit die Gäste alle im gesetzten Alter sind und gar nicht so viel Lust auf zu viel Action haben. Das macht das Leben sehr viel leichter. Ja, das durchaus. Ich meine, ich muss ja dazu sagen, es hätte ja noch einen Beamer-Vortrag geben sollen, auch wenn ich einen Dia-Vortrag eigentlich erwartet hätte in unserem Alter. Ja, das war aber eine Idee, noch, die ist an den Wänden gescheitert. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich diesen Vortrag auch noch nicht gesehen. Ja, das kommt vielleicht noch eventuell unter Umständen. Da bin ich nicht für zuständig. Ja, ich hab's nur noch nicht gesehen und ich wollte nur sagen, also ich bin mal gespannt. Ich notiere. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir auch noch keine Dankeskarten geschickt. Was übrigens auch eine völlig bekloppte Tradition ist, dass du erst eine Einladung schickst, dann kriegst du einen Arsch voll Geschenke und dann nimmst du aber die ganz viel von dem Geschenkkapital und schickst dann wiederum Dankeskarten. Ja, das hat sich mir auch nie erschlossen. Das ist sowieso so ein Ding, das macht man ja auch zur Taufe und zur Konfirmation und Naja, gut, das muss jeder selber. Ja, plus du schreibst rein in die Dankeskarte, was du geschenkt bekommen hast. Echt? Ja. Also zumindest in etwa, also dass du zumindest nachweist, dass du weißt, was du geschenkt bekommen hast. Spendenbescheinigung quasi. Kann man das nicht, also ich fände es eigentlich ganz cool, wenn man da so, also statt da reinzuschreiben, was man geschenkt hat, fände ich eigentlich so eine Gesamtübersicht ganz interessant, welche, damit man sich so ranken kann, wo man gelandet ist, weil, also, ihr, keine Ahnung, nur weil ihr ständig glaubt, dass alle Menschen heiraten, ist doch, das ist nicht weißt, für jeden Menschen so einfach. Du weißt, wie türkische Hochzeiten funktionieren? Ganz viele Menschen kommen tatsächlich mit, ja, da bedankt man sich tatsächlich mit Mikrofon vor Ort für das Geschenk und sagt dann, was man geschenkt bekommen hat. Auch nicht schlecht. Dann wird man auch ein bisschen beschämt. Ja, erstens das, zweitens, das hat noch einen Vorteil. Du weißt zumindest noch zum Zeitpunkt des Vortrages, was du geschenkt bekommen hast, weil du es direkt vor dir hast. Und zweitens, es hat noch den Originalzustand. Danke, liebe Marianne und lieber Michael, für die 3 Kaffeetassen. Oh, diese. Lieber Detlef, vielen Dank für das vertrocknete. Wahrscheinlich war es, als du es geschenkt hast, nicht vertrocknet. Klammer zu. Blumengesteck. Ja. Ja, gut. Also, ich sag ja häufig, dass früher alles schlechter war. Die Tatsache, dass man früher in den Kaufhof gehen konnte, um da eine Liste zu hinterlegen, dass man jetzt heiraten will und gerne dieses Villeroy und Boch-Servi in der Gänze am Ende des Tages geschenkt, war gar nicht so schlecht, weil, also dann war zum einen. Hatte ich dir das erzählt oder hast du das, kennst du das? Nee, ich kenne das noch, Ich bin ja mittlerweile auch schon, ich war zwar der jüngste Mensch auf dieser Hochzeit mit meinen zarten 38 Lenzen oder so. Wie alt bin ich? Ich glaube, ich bin 38. Aber ja, ich kenne das noch. Du bist dann da hingegangen, bist in den Kaufhof Stuttgart gegangen und hast gesagt, guten Tag, mein Name ist Meier. Ich möchte gerne heiraten. Ich hätte gerne das Servi. In den nächsten Wochen werden sehr viele Menschen kommen. Bitte kümmern Sie sich da drum. Und dann ist man da hingegangen. Guten Tag, ich bin zur Hochzeit Meier eingeladen. Was gibt's denn noch so an Geschenken? Und dann konnte man da im Zweifelsfall auch sagen, ja, also ich schaffe beim Daimler. Ich könnte auch 2 Teile schenken. Die hatten dann auch ein Gespür dafür, was so angemessen war. Also das war besser. Also genau, ich musste das witzigerweise auf meiner Hochzeit den Leuten erklären, denn einige kannten das auch nicht, den sogenannten Hochzeitstisch. Mhm. Das kannten auch einige nicht und das fand ich so witzig, dass das Leute nicht wussten und ich dachte so, hä? Ja, die hatten ja früher nichts. Ja, genau, und das kannte man wahrscheinlich einfach im Osten nicht. Das ist so, ja. Okay, ja. Hochzeitstische. Der Hochzeitstisch. Ja, weil mein bester Freund hatte tatsächlich auf seiner Hochzeit auch damals einen Hochzeitstisch. Der stand sowohl in Leipzig bei Karstadt, damals gab es diesen noch, als auch in Stuttgart bei Karstadt. Mhm. Und das klingt so, ja, wenn das aber jeder machen würde. Stimmt aber halt nicht. Weil erstens, du musst dem Laden, glaube ich, irgendwie entweder was zahlen oder du musst auf jeden Fall nachweisen, dass du heiratest. Plus, du musst da auch eine gewisse Menge, glaube ich, auch abnehmen von dem, was da kommt. Also da muss eine gewisse Menge auch zusammenkommen, dass da verkauft wird. Sonst legst du, glaube ich, irgendwas drauf oder sowas. Ja, ein Stück weit war das für die natürlich sowieso ein Geschäft, weil das war der Ort, wo du alles bekommen hast, um deinen ersten gemeinsamen Haushalt zu gründen. Und das ist ja in der Regel mit der Hochzeit passiert. Also so blöd ist das nicht. Aber bei Müller gibt es das für Kindergeburtstage bis heute. Da können Kinder so Boxen machen und die machen da ihre Wunschliste dran und dann kriegen die Eltern von den Gören halt die Information, dass sie zum Geburtstag eingeladen sind und die Wunschliste im Müller einsehbar ist und dann kann man das da kaufen und dann wird das auch direkt in diese Dingsies reingeschmissen, in diese Kisten. Und dann kann sich das Kind das abholen zum Geburtstag. Ich hätte mal noch eine andere Frage. Ja. Wir hatten da dieses Stuhltanzspiel, wie ich es jetzt mal nenne. Reise nach Jerusalem mit Beschaffungskriminalität, ja. Hast du dir die Gegenstände rausgesucht oder waren die schon vorgegeben? Das habe im Wesentlichen ich mir überlegt, unter leichter Unterstützung der anderen Trauzeugin. Das war mein Part. Okay. Also ich habe mir nicht das okay, Spiel ausgedacht. Weil ich hatte mich gefragt, ja. Ich hatte mich gefragt, ich weiß ja, dass das Spiel im Ursprung von jemand anderem vorgeschlagen wurde. Okay. Das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, der ursprüngliche Trauzeuge hatte die Aufgabe, sich drum zu kümmern. Das habe ich dann halt übernommen. Okay, ne, ich dachte nur, weil ich dachte, es stammt von ihm und ich wusste jetzt nicht, wie sehr die Auswahl der Gegenstände. Denn es gab ja durchaus so Dinge, wo ich mir dachte, schwierig. Also die Krawatte am Schluss, die war ja. Das war eine Last-Minute-Überlegung. Ich war sehr dankbar dafür, dass ein zweiter Herr in Krawatte erschienen ist. Also das war definitiv als letztes gesetzt. Und wenn der Bräutigam die einzige, dann auf einer traditionellen Hochzeit hätte ich das stehen gelassen, weil du weißt ja, erst wenn der Bräutigam die Krawatte ablegt, dann dürfen auch die anderen die Krawatte ablegen. Ansonsten hätte ich mir da was anderes, dann wäre ich unter Zugzwang nochmal gewesen. Ich war also sehr glücklich, als ich diesen Hals mit der dazugehörigen Krawatte gesehen habe. Ja, zwei Dinge. Also ich musste ja irgendwann eingreifen, weil das ja Sodom und Gomorra, Zeter und Mordio, da hat sich kein Mensch an Regeln gehalten. Es war ein auch frisch gezapftes Bier. Ja, das ist ein auch, frisch gezapftes Bier. Das wäre für mich der Punkt gewesen, dass Menschen an die Bar gehen. Und frisch gezapftes Bier holen, ja. Und frisch gezapftes Bier besorgen und das dann im Notfall in der Menge auch verteilen und sagen, hier, wer will es denn jetzt? Im Notfall der Trauzeuge, der dieses Spiel geleitet hat. Hier hast du ein frisch gezapftes Bier. Der hat nämlich auch sehr viel geredet an diesem Abend und hat deshalb eine gut befeuchtete Kehle gebraucht. Und in dem Fall wäre es übrigens sinnvoll gewesen, das zu machen, wenn du als letztes quasi... dann hätte ich frisch gezapftes Bier gehabt. Hätte ich aber mehr Krawatten gebraucht. Ja, ja, genau. Also andere Dinge. Ja, also bei dem frisch gezapften Bier ist geschummelt worden. Ihr habt das auf kulturelle Missverständnisse geschoben, dass irgendwie frisch gezapft im Osten halt irgendwie Schal heißt. Das hast du. Das hast du draufgeschoben. Ich hab da nicht eingegriffen. Ich habe dann gedacht, nee, gut, das lasse ich mal. Es geht ja, sind ja, ja meine Kuschen, wenn da noch frische Bier. Ja, das war so die andere Überlegung. Zu diesem Zeitpunkt war ich an dem Punkt, wo ich überlegt habe, ob ich der Wirtin den zusätzlichen Umsatz gegönnt habe. Naja, wegkommen wäre es auf jeden Fall. Man muss ja dazu sagen, ich habe ja den lustigen anderen Effekt gehabt. Wir waren auf einer Hochzeitsparty, nicht auf einer Hochzeit, sondern nur auf der Party eingeladen mal. Also sie haben quasi schon geheiratet, haben dann eine Woche oder zwei Wochen später erst gefeiert. Ah, okay. Ja, und die hatten eine Getränke-Flatrate. Ja. Und der Bräutigam hat Migrationshintergrund aus einem Land, in dem zwar Milch und Honig fließen, aber auch Wodka und Bier. Ja. Und der Bruder des Bräutigams durfte auch schon trinken. Der jüngere Bruder des Bräutigams durfte, glaube ich, trinken und war auch schon ganz gute Bayern dem Abend. Aber wir haben natürlich die Getränke-Flatrate natürlich noch ausnutzen wollen. Und weil es quasi bis 10 Getränke-Flatrate gab und ab dann Getränke gekostet haben, hat man einfach gesagt, ach, weißt du was, so schlecht wird Bier auch nicht. Bestellst du noch mal 10 und die kommen auch weg. Also standen dann tatsächlich bei den Gebrüdern des Bräutigams standen dann noch so 10, 12 Bierchen und wer dann noch eins haben wollte, ist einfach rüber natürlich. Oh, willst du nicht? Ja, super. Ja. Also dementsprechend Getränke Flatrate haben wir ja keine bekommen. Ja. Das Einzige, was wir zahlen mussten, war eine Kaffeepauschale, weil wir natürlich den Kaffee genommen haben, aber keinen Kaffee und Kuchen. Deswegen hatte ich natürlich Kaffee und Kuchen, quasi die Kuchen einfach mit einer Pauschale noch sich einstecken lassen. Clever. Ja. Ich schreibe mit für den Fall, dass ich ein Hochzeits-Etablissement eröffnen möchte. Ja, zur Torte kann ich noch was sagen. Wolltest du nicht noch über weitere Regeln auswerten? Klorollen abgewickelt. Da hatte ich mich gefragt, hast du irgendwo irgendwelche Klorollen auch im Notfall? Es waren Klorollen deponiert. Natürlich. Aber? Aber das Argument, ich komme ja aus dem Osten und ich bin gegen Verschwendung, weil wir hatten ja früher nichts und kann deshalb nicht die Klorolle abwickeln, das war so bestechend, dass ich das durchgehen lassen musste. Ich nicht. Da habe ich ja dann eingegriffen. Aber für mich ging es eher um was anderes. Gab es auch abgewickelte Klorollen irgendwo deponiert? Ja. Die standen tatsächlich, man hätte gar nicht in die Toilette reingemusst. Man hätte auf dem Weg zur Toilette ein bisschen aufmerksam gucken müssen. Dann hätte man die unter Umständen gesehen. Da sind die süddeutschen Ökotanten, die hatten da auch ein Auge drauf. Ja, ich hatte nämlich tatsächlich die Befürchtung, dass es meinst du, es hätte noch eine Toilettenpapierabwickelpauschale auf der Rechnung gegeben? Nein, mir ging es nur darum, ob du jetzt eine riesen Klorolle abwickelst, quasi alle 200 Blatt runterrockst, oder ob du es halt schaffst, auch irgendwo unterwegs einfach eine zu finden, die nicht, wo schon kein Blatt mehr drauf ist. Ja. Das ist also, ne, ich stelle ja grundsätzlich keine nicht lösbaren Aufgaben. Also da hatte ich, so weit hatte ich schon mitgedacht. Ja, Schnürsenkel waren auch vorhanden. Mir wurden beide Schnürsenkel aus den Schuhen geklaut. Du standst in der Nähe. Ich habe ihn Socken weiter moderiert. Wie gesagt, du standst in der Nähe. Ich saß ganz am anderen Ende der Tafel. Das war so. Naja, ich überlege gerade, was hatte ich. Ja, ich hatte nicht allzu krass geschnürte Schuhe, aber es hätte durchaus Schuhe gegeben, die einfacher zu entschnüren gewesen wären als meine Sneakers. Aber gut, das ist. Ja. Dafür hatten alle sehr viel Spaß dann an meinen Socken. Ja, ansonsten, was muss man noch über das Trauzeuge-Dasein sagen? Was kannst du noch dazu sagen? Was ist so ein Tipp, den man immer beachten sollte? Man sollte erst im Laufe des Abends betrunken werden, dann ist alles sehr viel einfacher. Stellt euch gut mit dem anderen Trauzeugenwesen, teilt eure Aufgaben auf nach was könnt ihr gut. Die eine Person konnte praktischerweise planen, war nicht so scharf darauf, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen und die Rampensau zu machen, was natürlich genau meine Rolle ist. Also da haben wir uns dann gut ergänzt. Mein guter Tipp ist, ihr müsst euch nicht vorher, was ich sonst gemacht hätte, wenn ich das von Anfang an gewusst hätte. Ich hätte mich durch 30 Stunden YouTube-Videomaterial von standesamtlichen Hochzeiten gegraben, um auch ja nichts falsch zu machen. Die Standesbeamtin weiß im Zweifelsfall, was ihr tun müsst und sagt euch das. Kann ich empfehlen. Mein Tipp ist, wenn ihr einen eher nicht so häufigen Namen habt, dann besteht beim Brautpaar darauf, dass ihr auch der Einzige mit dem Namen bleibt, damit ihr nicht den halben Abend verwirrt seid, wenn euer Name gerufen wird. Ja, es gibt aber auch Menschen, die nehmen dann einfach ihren Vornamen, setzen eine 2 dahinter und schreiben dir tatsächlich auf das Pärchenbild drauf, Vorname 2. Ja. Ich habe allerdings dem guten Mann auch erklärt, dass 2 gar nicht so schlecht ist. Blur ist mit Song 2 relativ erfolgreich geworden. Mhm. Was ich sagen kann, ist, was ganz witzig ist, dadurch, dass wir dieses ganze stabile davor nächtelang noch irgendwie und dieses Beruhigen und dieses, also beruhigen musste man mich ja sowieso nicht, ich war die Ruhe selbst. Was ich ganz witzig finde, ist, ich hatte meinen damaligen Bräutigam, den ich betreut hatte, öfter am Abend mal fragen müssen, wie es ihm geht. Okay. Ob alles gut ist. Ich glaube, ich habe zu keinem Zeitpunkt meiner Hochzeit diesen Eindruck hinterlassen, dass man das hätte mich fragen müssen. Das ist zum Beispiel sowas, was sehr gut ist. Kann ich bestätigen. Ich glaube, part of the story ist halt, also dass zum einen, wie gesagt, die Gäste schon gesetzt waren und außer mir alle irgendwie die 4 schon vorne stehen hatten, mindestens. Und dass ihr ja auch eine gewisse Wegstrecke schon hinter euch gelassen habt und quasi schon verheiratet waren, nur nicht auf dem Papier. Ja, und dass alle anderen aufgeregter waren als ich. Das ist das Lustigste. Alle so, na, aufgeregt. Und die fragten das alle so wie so ein Eichhörnchen. So, na, aufgeregt. Alles okay? Und die so, ja, komm Leute, ich hatte eine Tasse Kaffee. Das ist jetzt, mehr brauche ich nicht. Das kriegen wir schon hin und wir schaukeln das Ding schon. Ich habe auf Tape, dass wesentlich mehr Menschen hinter mir wesentlich aufgeregter waren. Wir haben auch in der standesamtlichen Hochzeit, der Trauung tatsächlich sogar Lacher drin gehabt. Also allein das ist so. Die Liebste hat beim nach dem Ringetausch erstmal ein Na abgelassen, als ich mich rüberlehnte, um ein Hochzeitsküsschen zu geben. Nee, jetzt musst du erstmal die Olle hier das sagen, dass du das darfst. Während wir davor längst schon gebusselt hatten, aber naja. Und dann kam noch hinzu, was ja sehr schön war, die Geschichte, wie ich mit meiner Liebsten zusammengekommen bin, ist ja, glaube ich, in diesem Podcast auch schon zu Genüge behandelt worden. Ist von der Standesbeamtin falsch gerafft worden. Genau, ist von der Standesbeamtin. Man konnte es deinem Gesicht ansehen. Man konnte es allen in diesem Raum ansehen. Das war ein schöner Moment. Weil die Information, die sie da gedroppt hat, war ja nicht nur falsch gerafft, sondern einfach, also nicht das, was tatsächlich passiert, ist falsch wiedergegeben. Sondern sie war etwas komplett falsch. Falsches wiedergegeben, genau. Also sie sagte, ja, sie beiden haben sich ja im Studium kennengelernt. Und es ist halt sehr lustig, wenn du dich im Studium kennengelernt hast und gar nicht beide so ein Studium haben. So, das ist so ein bisschen. Sie haben sich ja im Krieg kennengelernt. Es war doch gar kein Krieg. Irgendwo ist immer Krieg. Irgendwo ist immer Krieg. Ja, und dementsprechend, das waren auch so Momente, wo sie sagte dann im Nachhinein, da habe ich, glaube ich, was Falsches gesagt, gell? Wieso? Ja, ziemlich. Ja, gut. Ja. Das war ja harmlos und sie war ja ansonsten sehr, hat sie das ja sehr gut gemacht. Das ist dann so eine von diesen Anekdoten, die man dann auch auf der silbernen und goldenen Hochzeit noch erzählen kann. Wir erzählen uns das heute noch, also. Ja, schon nach der silbernen Hochzeit quasi. Und was noch viel lustiger ist, wir hatten ja auch einen Verwaltungsakt zu tun, nämlich unterschreiben. Ja. Und das Witzige ist, die Standesbeamtin hat uns ja auch noch erklärt, erst der Bräutigam, dann die Braut, dann der Trauzeuge des Bräutigams, dann die Trauzeugin der Braut. Es war, glaube ich, umgekehrt, weil ich ganz unten war, aber egal. Genau, ihr habt dann umgekehrt unterschrieben, wo ich mir auch nur dachte, spielt am Ende des Tages zwar keine Rolle, aber war lustig, dass sie es uns nochmal erklärt hat und ihr es dann einfach nicht gemacht habt. Sondern eher so, nee, Ladies first. Das war herrlich, das war schön. Ansonsten, ja, wir haben uns durch den Tag geschwitzt, es war wunderschön, ich kann dir echt nur noch mal doppelt und dreifach und vierfach danken, dass du da eingesprungen bist und auch dass du sehr, sehr gut gemacht hast, deine Aufgabe. Dankeschön. Ja, wie gesagt, wir haben uns durch diesen Tag geschwitzt. Die Fotos sind entsprechend, ja. Hemdsärmelig. Ich habe ja lange, lange, lange auch noch mein Jackett angehabt. Ja, ich weiß. Ich habe meins, glaube ich, irgendwann mit Übergang ins Restaurant mich davon getrennt, endgültig. Es hing dann den Rest des Abends über meinem Stuhl. Ja, du hattest ja auch Sneaks an, das muss man ja noch dazu sagen. Ich hatte ja noch einen Lederschuh an, ja, den ich dann auch den gesamten Abend nicht ablegen konnte. Ja. Ja. Shoutout an die Braut an dieser Stelle. Das Schuhwerk war genial. An ihr's? Ja, ja. Sie hatte Hochzeit. Ja, sie hatte dann. Sie hatte Hochzeitssneaker einfach drunter. Ja, ja, ich hatte einen Lederschuh an, mit dem ich dann im Notfall nur so ein bisschen tanzen konnte. Mhm. Aber immerhin alleine, weil keine Sau Line Dance konnte. Ja, aber also immerhin, meine bessere Hälfte und ich haben dafür dann doch noch gesorgt, dass die Tanzfläche benutzt wurde. Ja, ich habe sie ja erstmal alleine geputzt quasi. Ja. Und dann habe ich erstmal gesagt, und das Schöne war ja, wir haben ja die Musikliste zusammengestellt davor und haben dann kam so die Frage, hä, warum willst du das draufschmeißen? Ich so, ich weiß, wer dazu tanzen wird. Ja. Und ich sagte nur zu dir so, Zeili, ich weiß, wozu du tanzen wirst, ich leg's auf. Und zack, die Wutz standet ihr auf der Tanzfläche. Gewisse Dinge funktionieren halt. Genau. Und später standen dann auf der Tanzfläche ein Zeilenende, ein Aushilfs-Jedi, ein Rumäne, ein Mexikaner und ein Ossi. Und tanzten zu moldawischem Folklore-Pop Rock'n'Roll. Ja, natürlich. Sogenannte. Ach, es war herrlich. Interkulturelle Hochzeit. Ja, also dementsprechend, ich kann nur sagen, ja, es war genau der Wahnsinn und genau der Spaß, den ich, glaube ich, mir gewünscht habe. Das ist schön. Dann haben wir alles richtig gemacht. Egal wie wir es gemacht haben, dann haben wir es richtig gemacht. Wollte ich sagen. Genau, und dementsprechend, ja, ich habe mich schon bedankt, kann es nur noch mal tun. Und ja, ich glaube, jetzt kannst du dann heiraten, jetzt brauchst du deinen Trauzeugen. Ja. Denn was wir nicht gemacht haben, ist den Brautstrauß haben wir nicht mehr geworfen, aber irgendwie. Ja, ich war ein bisschen, ich war auch dankbar dafür. Irgendwie hat sich da, glaube ich, auch niemand drum gerissen, weil wenn man so den Tisch lang ging, unverheiratet waren ja nur sein Namensvetter und seine Liebste und du und dein Liebster. Das kann ich nicht beurteilen, aber ja. Und wenn wir nach der alten Tradition gegangen wären, dass man es nur dass man es nur auf Frauen wirft, dann wäre das Ding eine ziemlich einsame Nummer geworden. Man hätte einfach alle Unverheirateten dahinstellen können. Hätte man alle Unverheirateten dahingestellt, dann hätte man wahrscheinlich den Spaß gehabt. Hätte man kurz geworfen, hättet ihr es gefangen, hätte man es weit geworfen, hätten es die beiden Dachlatten quasi. Also ja. Die beiden anderen sind einfach nur noch eine echt wesentliche Spur größer als ihr. Ja, das ist wahr. Ich hätte dann, ihr hättet dann halt Schicksal gespielt. Aber so ist das. Ne? Genau, Schicksal ist übrigens auch noch ein Thema. Wir haben auch schon geklärt, also deine bessere Hälfte und ich haben auch geklärt, sollten wir eines Tages einen Ring nach Mordor tragen, er wird's nicht tun. Aber warum ich werde den Ring tragen. Ach, das war so herrlich. Nein, das war ja tatsächlich auch nochmal ein sehr lustiger Unfall, weil eigentlich saß ja dann dein Namensvetter auch im Trauzimmer, allerdings dann an der Wand hinten, und damit war das Ding mit dem Rucksack, den ja deine bessere Hälfte so äugisch aufpassen sollte. Natürlich auch nochmal so eine Schwierigkeit, weil wenn dann alle rausgehen, dann nach links greifen und sagen, so, ich will aber noch den Rucksack mitnehmen. In dem Augenblick hast du das nicht mehr auf dem Schirm. Vor allem, du stehst ja auf, gehst vor zur Gratulation, gehst dann nicht nochmal nach hinten und holst ihn da. Auch schön, das Brautpaar stieg in einen Aufzug und fuhr mit dem Aufzug runter, während alle Fotografen und Fotografierenden und darauf warteten, dass das... Ja. Wo kommen die beiden? Ach so, die sind unten. Da war eine hervorragende Treppe, um wunderschöne Fotos zu machen, und das Brautpaar fährt Aufzug. Genau. Und was auch schön war, die Treppe unten, da ging mein kleiner Schwabe in mir durch, weil wir hatten ewig in 3 Tage gesagt bekommen, wir dürfen keine Blumen streuen. Und man hat uns nochmal gesagt, und wenn der liebe Onkel aber unbedingt Blumen streuen möchte, nein, keine Blumen, bitte keine Blumen. Das liegt da auf den Treppen. Blumen. Ja. Aber, und das muss man, also da ist der Schwabe mit manchen Menschen wirklich durchgegangen, diese Blumen sind auch, sobald ihr weg wart, von diesen Menschen wieder weggekehrt worden. Ja, die waren sofort weg. Also das muss man schon sagen, das war sehr, sehr schön. Aber ich habe nur gedacht, wir haben es, ja. Und was natürlich auch nochmal lustig war, es gab ja diesen, wir haben ja einen Zettel bekommen, und auf diesem Zettel stand ja auch, dass wir, wie lange wir dort sein durften, auf diesem Parkplatz. Ich glaube, den Parkplatz haben wir in der Zeit gar nicht genutzt. Ja. Sondern wir sind, während wir waren, ist er direkt umgeparkt worden und dann aufgebaut worden, und ja, es war herrlich. Genau. Genau. Also wenn du das nächste Mal heiratest, vielleicht so 5 bis 10 Grad weniger, aber ansonsten. Das war okay. Ich werde nicht nochmal heiraten. Ja, ist auch besser so. Also nochmal ein neuer Anzug muss ja jetzt echt nicht sein. Wieso? Ich hätte den gleichen nochmal. Ja, nein, ich meine für noch, mich. Noch passe ich, noch, ach so, ja. Und ich meine, du kannst jetzt in dem Anzug, den du jetzt da hast, kannst du ja auch heiraten. Deine bessere Hälfte sogar im Dreiteiler. Ja. Ich finde, du solltest jetzt dir das Pfeiferauchen noch angewöhnen. ihm vielleicht noch eine schicke Brille und so eine Taschenuhr war das Gadget, das uns noch gefehlt hat. Ja, so den Hut, den er aufhatte, der würde jetzt auch noch nicht so zu Watson passen, aber ihr könntet ganz easy als Lookalike zu Holmes und Watson. Ja, ich habe kurz über Hosenträger nachgedacht gehabt und mich dann aber doch noch dagegen entschieden. Ja, also ich sag mal so, nach Mordor darfst du nicht mit. Für den Gandalf taugst du irgendwie noch nicht so ganz. Ja, das ist ganz gut. Dann weißt du, in Mordor ist es auch viel zu warm. Für den Elben hast du mit den Ohren so ein bisschen zu wenig. Mhm. Für Boromir, naja, der stirbt zu früh. Ich kann aber toll das Horn blasen. Ach ja, naja. Also ich fand's nur so witzig, weil sich das so sofort angeboten hat, zu sagen, warte, okay. Weil gleiche Größe, zwei Hobbits. Yes. Ja. Ja, so ist das halt. Jutti, gut. Ansonsten, also, ja. Du kannst heiraten empfehlen. Ich kann heiraten empfehlen, hat Spaß gemacht, nicht nochmal, aber einmal reicht, aber ja, geht auch ganz gut ins Geld. Wobei, auf der anderen Seite muss ich dazu sagen, den Anzug müsst ihr jetzt nicht mehr. Aber das Essen war auch okay, glaube ich. Ich muss dazu sagen, ich habe so keinen Punkt, dass ich sagen kann, boah, das Essen war gut oder nicht. Irgendwie. Ich fand die Spargel mir vorbei. Die Spargelcremesuppe war mega. Es war leider ein bisschen zu warm dafür, aber die war mega. Ja, das gut. Stimmt, die war lecker. Ich hatte ja auch vor allem viel Spargel drin. Das war auch herrlich. Ich stehe am Spargeltopf, nehm die Kelle, sipp so ein bisschen die Suppe unten raus, damit ich halt schön Spargelspitzen drin hab. Mhm. Und die Trauzeugin. Dobräutigam Fischstrauß. Wenn du dann schon merkst, oh ja, Schwaben sind da. Grüß Gott. Ach, das war schön. Also, wir hatten wirklich, das Schöne ist, du kannst auch so über so eine Hochzeit wirklich so, ja, da waren viele Momente. Ja. Es hatte viele Momente. Ja, deshalb ist, glaube ich, der beste Tipp, umgebt euch an so einem Tag mit Menschen, die ihr mögt, und dann wird es ein schöner Tag. Und ladet keine Kinder ein. Ja, gut, darüber lässt sich schreiten, aber es hat so seine Vorteile, wenn sie nicht da sind. Hätten wir tatsächlich Kinder eingeladen, pass auf, hätten wir Kinder eingeladen. Dann hätte ich mehr Spiele gebraucht. Wären wir 20 Erwachsene gewesen, so waren wir nur 17. Ja. Oder nee, wir wären sogar 21 Erwachsene gewesen. Und 14 Kinder. Nochmal drauf. Ja, dann hätten wir definitiv ein paar Spiele mehr gebraucht. Ja, und da bist du dann von 1 bis 18 unterwegs und da hättest du dann tatsächlich betreuungstechnisch, also deswegen war es okay, dass wir uns dafür entschieden haben, keine Kinder. Das ist deswegen vollkommen in Ordnung. Judy, ja, das ganze Ding fand natürlich im wunderschönen Mark Kleeberg statt. Mhm. Kannst du noch was zum Ort Mark Kleeberg sagen? Darüber haben wir was bei der Stadtführung gelernt. Also ich habe vom Ort Mark Kleeberg den Weg vom Bahnhof zur Unterkunft kennengelernt, sowie die beiden Bäcker, die in fußläufiger Reichweite waren. Und ich kenne den Parkplatz, ich kenne das Weiße Haus und ich kenne den Parkplatz der Grundschule, wo das Carsharing-Auto stand. Okay, also fassen wir kurz zusammen. Erstens, es gibt in Mark Kleeberg das wunderschöne Weiße Haus. Es gibt also nicht nur in Washington eins, sondern auch in Mark Kleeberg. Mhm. Das heißt, ich kann sagen, ich habe im Jahre 2025 im Weißen Haus geheiratet. Mhm. Und Donald war nicht da. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Was kann man noch dazu sagen? Über Mark Kleeberg, das Interessante an Mark Kleeberg ist, ich habe das immer als so eine relativ bonzige Ecke wahrgenommen, an einigen Stellen. Und dachte, naja, das ist jetzt bonzig, weil die Seen haben das Ding so aufgewertet, dass es jetzt einfach eine reiche Ecke ist. Jetzt der Witz. Das war schon davor eine reiche Ecke. War zwischenzeitlich keine so wohlhabende reiche Ecke und ist es dann wieder geworden. Denn Mark Kleeberg ist älter als die Seen, die da drumherum sind. Mhm. Existierte quasi, war dort, war eine reiche Ecke oder eine wohlhabende Ecke zumindest. Die Villen, die da stehen, sind auch wesentlich älter, als man denkt. Und dann kam der Bergbau links und rechts der Stadt. Und zack, waren da Gruben und damit war das der Ort eigentlich eher so, naja, Arbeiterecke, mit ein paar Villen, die halt noch rumstehen. Ja. Und dann hat man die Gruben wieder volllaufen lassen, Seen draus gemacht, die wunderbare Leipziger Seenlandschaft im Süden quasi. Mhm. Und zack, die Wutz ist das wieder ein relativ, relativ gutes Örtchen. Also, ja, kann man zum Heiraten empfehlen. Ja. Und ihr wart beim Protagonisten am Bahnhof und beim... Ja, das ist auch ganz schlimm. Beim Straße langlaufen und da dann, wo diese Eisdiele an der Bäckerei dran ist, ne? Ich glaube, weiß nicht, ob da waren da irgendwie zwei Fahrschulen in der Straße. Es ist im Prinzip, wenn du von der Gaststätte zum Bahnhof läufst, du läufst ja geradeaus und dann rechts, und wenn du da statt rechts links läufst, dann ist da noch ein kleiner Bäcker gewesen. Ah, okay, da waren wir noch nicht. Okay. Aber wenn du übrigens von der Gaststätte runterläufst Richtung Süden, und dann nicht zum Bäcker läufst, also rechts zum Bahnhof läufst, sondern links rum, und wenn da ein Bäcker ist, mag sein, diese Straße durch, da links, kurz bevor du dann zum Rathaus in Markkleeberg kommst, da ist ein Bulgare. Also falls du nochmal... Den habe ich auf der Karte gesehen und der wird beim nächsten Mal frequentiert, ja. Wollte gesagt, also sollte nochmal in Markkleeberg sein, bulgarisch essen, ich komme gern mit. Ja. Bescheid, ich war da schon mal, kann man machen. Wunderbar. Dann sagen wir den lieben Leuten an den Empfangsgeräten tschüss. Tschüss. Und gehabt euch wohl. Ciao.